vertraut dem Kardinal. Lasst die Zeit und kluge Köpfe für euch arbeiten. Jeder Mensch den eigenen Zopf, sie sehen nicht, was über ihnen geschieht. Das Licht war auf den Eulen Qualler und verdreht ihr den Mutten aus Eis. Den Ruhm der der Stadt summieren. Wie soll versammelt sein, was an Werk und Wort edles der Menschengeist hervorbringt? Ein deutsches Wort. Folgen für mein Wort hin, kniet nieder, es ist der Leib des heiligen Martin, des Schützes unseres Doms. Wenn uns nicht solchen Salz ein Vater Heiliger fiel, niemand wird heilige mich, wer aber bringt das Geld auf sie zu zahlen? Wenn uns sonst nichts als ein toter Heiliger fehlt, ich soll ihr mahnen, zu teilen Glück und komme mit meinem Land. Euch sei er vor mir in der Kraft des Glaubens, in der Verfolgung hoher Ziel. Vernichten die Ketzerei und dazu schützen die Wunde der Kirche zu haben, ein Reich der Vernunft zu erstreben. Im Roma sei das Heiligtum zur Schau gestellt, wer ihm Verehrung zollt, sei von der Strafe für viele Sünden frei. Thank you. empfängst du jeden Ankömmling mit gleicher an Freiheit nahm. Es kann den Ungehorsam niemals dulden. Die Bücher müssen brennen. Ich kann mich nicht gegen den Geist verkehren. Ein Geist nur ist der des Gehorsams. Ein Priester, der sich widersetzt, muss fallen. Dann wider Willen und Wissen verbrennt die Bücher. Stehen. Du nimmst alles, was an Stoffen heilig und kostbar ist. Erfinde Unendliches, dass die Seele des Andächtigen nicht weiß, ob ihr Erhebung auf es ob Gott Bettels gegen den Maler da. Einen kranken Bettelmann stellt uns als Heiland hin. Für uns ist ein Heiliger kein Bauer und die Gottesmutter war keine Waisenauer Kuhmacht. Seid nicht so streng, meine liebe Deschant. Der hochgelehrte Kapitober weiß euch klar, sie war keine Mainzer Bürgerstochter. Gar manches sonst vielleicht, wenn wir den Bücherstoß verbrennen, wird sich der Mainzer Bürger weigern, Geld zu leihen. Wer malt uns dann Altäre? Mir fällt nicht mehr ein Taler aus der Tasche. Wie groß ist die Summe, die mir das Kapitel gibt? Zölle, Wein und Trunken sind auf Jahre verpfändet. Ich kann nicht einmal Fernsheim auslösen. Nehmt für Höchstgeld auf, geschah schon ein neuer Ablass. Diese Quelle hat uns Wittenberg abgedämmt. Setzt den Zins hinauf, gib schlechtes Geld aus, verringert Maß und Gewicht. Das bedeutet Aufstand und Krieg. So überrede den Redinger, ich erfülle ihm jede Forderung. Locke ihn, zwinge ihn, fange ihn ein. Es muss doch irgendwo des Druckses von Waldburg. Ich soll 600 Reiter stellen und mit Geld den Kampf gegen die Bauern unterstützen. Als ich durch das Land ritt, traf ich einen Mainzer Mann, der gab sein Pferd dem Bauernführer Schwalm zur Flucht. Den Feind, den man seit langem sucht, entzieht er der verdienten Strafe. Unglaublich, Wachen herbei. Was erzählt, stimmt es? Ja, keiner rührt ihn an. Matt ist hier zu mir. Sag, warum du das tatst. Sein Ort kann uns nur auf der Seite der Bedrängten ziehen. Ein Fürst, gebe kein Beispiel der Unmenschlichkeit, helfe nicht den Heiligen, breche nicht des Volkes Kern, schickt keine all mein Leben lang. Ein Verbrecher, den Tod verdient er. Viele denken ebenso, ließe mir mein Abfreier, weil wir das Feine verfolgte auf bessere Ziele. Zwingenden Verträge bindet mich, zwingt mich mit Ziffern und Schrift in der Kunst. Entscheide ich frei. Tut ihr, was die Verträge von uns fordern, mir missfällt es, sehe ich dich fremde Hände treiben. verrückte, was hier aufgetragen. Wir alle bleiben haften in unseren Grenzen. Meine Brüder, zwingt mich, einen Abschied will ich, ein zerrückgewordener Untertan. Kann er denn niemals halten? Verstehen!